Das Ende einer Leidenschaft oder Der letzte Gang. Ein Eskrimi von Peter Zeindler. Unter der Regie von Norbert Elser sprachen in einer Produktion des Schweizer Rundfunks Studio Zürich Heiner Hitz, Hans Rudolf Spüler, Katrin Brenk, Irina Schönen, Klaus Knut, Peter Knehr, Peter Fischli, Peter N. Steiner, Charlotte Joss, Rachel Matter, Daniel Kastura, Dainer Hinz, Jürgen Ziesler, Enzo Scanzi und Dagmar Bürger. Und nun, wie angekündigt, eine Vorschau auf die Kriminalhörspiele, die im Deutschlandfunk in den nächsten Wochen gesendet werden. Liebe Hörer, bevor die Geisterstunde zu Ende geht, geben wir Ihnen eine Vorschau auf die Mitternachtskrimis der kommenden Wochen. Gleich zu Beginn der nächsten Samstagnacht kommen die Science-Fiction-Fans wieder auf ihre Kosten. Passagiere des Raumschiffs Vega, einsteigen bitte. Passagiere des Raumschiffs Vega, einsteigen bitte. Meine Herren, unsere Mission ist vom Präsidenten beschlossen worden. Zu unserer aller Überraschung und etwas überstürzt, wie es sich nun zeigt, da wir von der Venus nicht viel wissen. Ich habe diese Mission zu leiten. Wir stehen vor einer schweren Aufgabe. Noch wissen wir nicht, was die Bevollmächtigten dieses Planeten verlangen, wie mit ihnen zu verhandeln ist, ob wir eine Diktatur vorfinden oder ein parlamentarisches Staatswesen ähnlich dem unsrigen. Die Lage ist ernst. Wir müssen alles wagen, wenn wir nicht alles verlieren wollen. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als nun dem Unternehmen der Vega das Beste zu wünschen. Ein Science-Fiction-Klassiker von Friedrich Dürrenmatt in der Fassung des Südwestfunks aus dem Jahre 1955 in der Regie von Ludwig Krämer. Das Unternehmen der Vega, 26. Mai, 0.05 Uhr. Mord im 31. Stock. Auch hier ein Anklang an das Science-Fiction-Genre, doch eher eine düstere Utopie. Per Valeus, 1964 erschienener Roman, spielt in naher Zukunft in einem Staat nicht fern von hier. Kommissar Jensen glaubt nicht, dass die anonyme Bombendrohung von einem Verrückten stammt. Der Verfasser muss einleuchtende Gründe haben, die Leitung des allmächtigen Pressekonzerns zu hassen. 1981 hat Wolf Gremm den Stoff unter dem Titel Kamikaze 1989 verfilmt, mit Rainer Werner Fassbinder in der Rolle des Kommissars. Am 6. Juni bieten wir Ihnen die Hörspielfassung von Radio Bremen. Mord im 31. Stock von Herr Wallö. Internationales Aufsehen erregte der britische Autor Gilbert Adair 1999 mit seinem literarischen Krimi Blindband. Ein Rededuell zwischen einem blinden Autor und seinem Assistenten. Eine Story wie eine Wendeltreppe, voller Merkwürdigkeiten, Geheimnisse und immer neuen Wendungen. Im vorigen Jahr realisierte der Westdeutsche Rundfunk den Roman als Hörspiel. Was ist los? Wer ist da? Oh Gott, das tut mir schrecklich leid. Ich habe nicht gewusst, dass... Verdammt doch mal raus! Ich lasse die Tür immer offen! Das hat mit meiner Platzangst zu tun! Das habe ich dir erklärt, John! Verdammt! Dabei tut es nicht zur Sache, ob ich nun bade oder scheiße! Ich habe doch nur geglaubt, dass das Badezimmer frei ist, weil das Licht nicht brennt. Was hast du gesagt? Das Licht brennt nicht. Aber das Licht brennt doch! Natürlich brennt es! Nein, Paul, es brennt nicht. Jetzt brennt's. Ja. An, aus, an, aus, an. Siehst du? Es ist alles so gut. Ja, cool. Ja, schon gut. Das verstehe ich nicht. Ich schalte das Licht immer an. Ja, vielleicht hast du es ausnahmsweise vergessen. Ich vergesse es nie. Aber vielleicht hast du es vergessen, John. Als du vorhin aus dem Bad kamst, hast du da das Licht gelöscht? Ach, verflucht, ich fürchte nicht. Angesichts meines derangierten Zustands ist es vielleicht sogar besser, als das Licht nicht gebrannt hat. Diese Unterhaltung ist hochgradig widerwärtig. Paul, wenn es so war, dass ich das... Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht, John. Er schreit vor der Tür herum und ich hocke hier mit den Hosen um die Füße. Blindband von Gilbert Adair am 9. Juni. Die Irrfahrten des Christian Reuter ist buchstäblich eine abgefahrene Kiste. Mit viel Drive und Speed hat Wolfgang Rindfleisch den Autobahnkrimi von Rainer Rauch fürs Deutschlandradio Berlin inszeniert. Mord bei 250 Stundenkilometer? Finden Sie es selbst heraus. Am 16. Juni. Niemand schreibt heutzutage so typische englische Häkelkrimis wie sie, sagt man. Sie sei die legitime Erbin der großen alten Lady des Verbrechens, Agatha Christie. Die Amerikanerin Martha Grimes. Ein Wiederhören mit ihrem stillen Helden Inspektor Richard Drury, inzwischen Superintendent, seinem Partner in Crime Melrose Plant und dem ewig verschnupften Sergeant Wiggins gibt es am 23. Juni um 0.05 Uhr in Long Piddleton, wo alles begann. Sehr hübsch, der Sekretär. Ja, muss etwas aufgearbeitet werden. Sieht mir ganz nach Trockenfäule aus. 4.000 hat mich der gekostet. Und alles, wovon Sie reden, ist Trockenfäule? Ich glaube, Marshall, ich glaube, Sie haben da, glaube ich, etwas mehr als nur Trockenfäule. Richard, werfen Sie doch bitte mal einen Blick nach hinten. Was zum Teufel soll denn das? Ein Auge. Da drinnen liegt ja ein Auge. Drury nahm sein Taschentuch in beide Hände und zog langsam den gesamten Satz Fächer und Schubladen heraus. Das hellblaue Hemd, das der Rumpf anhatte, war mit Blutflecken getüpfelt. Und der Kopf fiel mit einem Rums vornüber auf die Schreibplatte von Tublats 4.000 Pfund teurem Sekretär A. Abaton. Simon Lean! Um herauszufinden, wer den Ehebrecher in das antike Möbel verteilt hat, besucht Inspektor Drury in Long Pit erst einmal alte Damen. Am 30. Juni wird es auf den Tag genau 77 Jahre her sein, dass in Potsdam ein politischer Mord verübt wurde. Der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher wird in seiner Villa von einem Rollkommando hinterrücks erschossen. Nach dem Erinnerungsprotokoll des damals ermittelnden Staatsanwalts Dr. Grützner hat Matthias Brandt ein spannendes dokumentarisches Hörspiel erarbeitet, das aufzeigt, wie Indizien und Beweise von höherer Stelle unterdrückt und beseitigt wurden. 30. Juni 1934, Mord in Neubabelsberg. Das Krimiprogramm im Juli beginnt mit dem Mitternachtslift von Hans Siebe, einer Produktion des DDR-Rundfunks von 1969, der Hörspieleinrichtung des jüngsten Romans von James Ellroy, In der Tiefe der Nacht, sowie einem neuen Produkt aus dem Labor des Physikers und Schriftstellers Friedrich Bestenreiner, Schwarze Hyazinthe. Auf ihn haben viele von Ihnen schon gewartet. Paul Temple ist wieder da. Ab dem 27. Juli können Sie 5 Wochen lang René Deltgen alias Paul Temple und Kurt Leek alias Inspektor Graham Forbes auf den Spuren eines gewissen Jonathan folgen. Selbstverständlich in Begleitung von Steve Temple mit ihren treffsicheren Ahnungen. Hier muss es sein, Paul. Ja, da drüben ist die Telefonzelle. Und da ist das Birkenwäsch. Aber ich kann keinen Wagen entdecken. Ich auch nicht. Augenblick mal. Was ist los? Da ist er. Wo? Da drüben. Er hat ganz an der Seite geparkt. Ich sehe immer noch nichts. Da, Steve, neben der Hecke. Siehst du? Er hat das Licht ausgeschaltet. Ah, ja. Hast du den Ring? In der Tasche. Aber der junge Ferguson bekommt ihn nicht eher, bis wir genau wissen, was das alles bedeutet. Warte, Liebling. Ich hole ihn her. Nein, ich komme mit. Sei nicht albern, es ist ganz überflüssig. Ich komme mit, Paul. Gut, dann schalte das Licht aus. Warum? Warum? Damit er uns nicht sieht. Nicht eher, bis wir direkt vor ihm stehen. Er hat doch unseren Wagen gesehen, schon längst. Das macht doch nichts. Schalte das Licht aus. Ich will nicht, dass er uns sieht. Vom 27. Juli bis zum 25. August. Paul Temple und der Fall Jonathan. Von Francis Durbridge, 1954 vom Westdeutschen Rundfunk produziert, mit der Musik von Hans Jönsson. Weitere Einzelheiten zu allen Hörspiel- wie auch Feature-Produktionen finden Sie im Vierteljahresheft des Deutschlandradios, das wir Ihnen gerne zusenden. Gute Nacht.